Kundgabe 4900. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.05.1950. Vergeltungs- und Rettungswerk. Geistige Not. Es ist eine Zeit äußerster Wirrnisse, eine Zeit tiefster geistiger Dunkelheit. Es ist ein Zustand unter den Menschen, der weit anders ist, als er sein soll. Die Menschen sind nur mit der Materie verbunden und leben auch entsprechend, denn sie achten nicht meiner Gebote, so sie nur irdischen Besitz erlangen können. Sie lassen sich beherrschen von Trieben, die sichtlich das Einwirken von unten sind. Sie streben nicht mehr nach oben, sondern sind vielmehr den Kräften der Unterwelt zugewandt, von denen sie Erfüllung der irdischen Wünsche und Begierden erlangen. Die geistige Not ist groß, so groß, dass sie abgebrochen werden muss, auf gewaltsame Weise, damit den Menschen ein noch tieferes Absinken unmöglich wird. Dies ist die eigentliche Ursache des bevorstehenden Vernichtungswerkes der Erde. Das Geistige, das zur Zeit als Mensch verkörpert ist, seiner jetzigen Form zu entkleiden und ihm eine neue Hülle zu geben, wo nicht mehr ein Abstieg erfolgen kann, sondern ein Aufstieg erzielt werden muss. Es ist das letzte Ende dieser Erde gleichzeitig ein Vergeltungs- wie auch ein Rettungswerk, unverständlich dem, dessen Geisteszustand ein tiefes Wissen um meinen Heilsplan ausschaltet. Doch es ist das Ende, auch als Rettungswerk angesehen, überaus bedeutsam für die Menschen, die es erleben. Denn die Neubannung in der festen Materie ist ein qualvoller Zustand, dass ich alle Menschen davor bewahren möchte, den Gang durch die gesamte Schöpfung noch einmal gehen zu müssen. Was noch frei ist, wird wieder gebunden. Was kraftvoll ist, wird völlig kraftlos sein. Was frei denken und wollen kann, wird dann im Musszustand ausführen, was ich will. Finsternis wird um das Wesenhafte sein, endlose Zeiten hindurch, bis es wieder zum freien Willenszustand hinaufrückt, um sich nun wieder frei entscheiden zu können. Es wird die Neubannung eine unsagbare Qual sein für das Geistige, das noch frei auf dieser Erde dahin wandelt. Wüssten die Menschen um den erbarmungswürdigen Zustand, dem sie entgegengehen, sie würden wahrlich vor Angst ihren Lebenswandel ändern. Doch es wäre das eine Wesenswandlung im Zwang, doch ohne Wert für die Ewigkeit. Es müssen die Menschen ihren Weg gehen in eigenem Willen. Sie können wohl gemahnt und gewarnt werden. Es kann ihnen das kommende Gericht vorgestellt werden, doch immer in Form von Voraussagen, die sie glauben können und auch nicht. Was sich nun aber abspielt am Ende dieser Erde, ist dem Menschen unvorstellbar. Doch es ist etwas so Gewaltiges, dass Menschenverstand sich keine Erklärung geben könnte für Vorgänge, die völlig naturwidrig sind. Doch es ist ein Schauspiel, das nur die meinen von meinem Geist Erweckten verfolgen können, die dadurch keinen Schaden an ihren Seelen nehmen können. Die übrige Menschheit aber ist in ihrem Entsetzen unfähig, die Eindrücke verstandesmäßig zu verarbeiten, denn sie sieht nur den Tod vor Augen, der auch ihr los ist, geistig und irdisch. Es sind die größten Kontraste, die am Ende dieser Erde in Erscheinung treten. Höchstes Glück, Jubel und Freude über mein Kommen zur Erde für die meinen, die nur strahlendes Licht sehen und frei sind von aller Not. Und größtes Entsetzen, Todesangst, Finsternis und grauenhafte Vorgänge mit der unleugbaren Aussicht völliger Vernichtung. Es ist euch Menschen noch eine Frist gegeben, in der ihr den Ausgang für euch Menschen selbst bestimmen könnet. Es werden euch ständig Gnadengaben zugeleitet, durch die ihr sehend werden könnet, die ihr dazu willig seid. Ihr werdet von allen Seiten darauf aufmerksam gemacht, dass sich Ungewöhnliches vorbereitet. Ihr werdet durch Erscheinungen aller Art auf das Ende hingewiesen. Ich offenbare mich in mancherlei Weise, auf dass ihr nachdenket und eure Seelenarbeit in Angriff nehmet. Ich strecke euch ständig meine Hände entgegen, um euch zur Höhe zu verhelfen. Aber ich lasse euch freien Willen. Nützet ihn in der rechten Weise und achtet der Ankündigungen von Sehern und Propheten. Unwiderruflich kommt die Zeit, wo alles in Erfüllung geht. Darum sorget, dass ihr zu jenen gehört, die den Tag nicht zu fürchten brauchen, für die er ein Tag des Jubels und der Seligkeit sein wird, wie ich es verheißen habe. Amen.